Yeah. Das ist Elektro-Koka. Das ist der erste Online-Track. Yeah, das ist direkt aus dem Knast. Direkt aus dem Freigang. In 2 Stunden muss ich wieder im Bau sein. Yeah. Untergrund, Flächenbund, Überhass, Megabeat. Ich bin die Milit, schicke Jäger in den Krieg. Ich bin aggressiv, verknappe deine Freunde. Du bist nur ein Vogel, kriegst dich ein, um dich zu bräunen. Ich kenne keine Freunde, mein Freund, ich kenn Verräter. Tubak erschossen, Koka war der Täter. Heute Nacht wird später, ich besauf mich vor Glotze. Von Koka werd ich geil, besorg mir eine Fotze. Ich war auf meiner Kotze, box euch in der Schule. Spaß trägt am Anios, RB für schwulig. Trage große Schuhe und vertrete euch Waden. Du kaufst tolle Ketten, gehst die Katzenmilch sparen. Ich verlor mein Pfad. Kauf mir ein Seil, erhäng deine Schwester. Du hast kein Style, ich bin gelangweilt vom Leben. Eben der Beste, für diesen Potz und versteck dich in der Weste. Deine Mutter, Lesbe, verdrückt dein Vater. Deshalb musstest du mit 50 Psychiater. Ich hab keinen Kater, du bist ein Pussy. Verse sind satanisch wie die Verzeihmann Buschi. Du bist eine Pussy, du bist deine Mutte. Du bist ein Mönch mit Sperma auf der Kutte. Ich spucke auf die Ehre, von der du denkst, dass du sie besitzt, du schwuler Student. Ich bin jung, beschränkt, damit sehr glücklich. Deine Freunde tragen Parkas, nenn mich verrückt. Ich bin so glücklich, Koka grünst. Du findest dich, wenn ich, weil du beim Pokern gewinnst. Junge, du spinnst und blitzt, wenn ich spreche. Ich grinse, bleib, wenn ich dir deine Beine breche. Du bist peinlich wie nach Malle fahren. Ich mach keinen Spaß, wie Schnaps trinken bei den Taliban. Ich bin ein Asimann, ich bin asozial. Fick die Gesellschaft, Elektro, scheißegal. Ihr lasst mir keine Wahl, ich muss den Kopf verhauen. Wer von deinen Freunden hat die Kopf verhauen? Du bist ein Clown, ich lache gerne. Ich drücke deine Fresse in die Flasche, Scherbe. Bis ich sterbe, blüte ich alle. Ich sprech bei euch eine, fick deine Schnalle. Ich spucke Galle, ich spucke Gift. Du schluckst Sperma, sonst kannst du nix. Elektro-Koka, JVA. Direkt aus dem Knast, doch morgen ein Star. Elektro-Koka, JVA. Direkt aus dem Knast, doch morgen ein Star. Elektro-Koka, JVA. Direkt aus dem Knast, doch morgen ein Star. Yeah. Elektro-Kokain. Elektro-Koks. Ich kleck, Alter.